vor dir gewarnt. Man sagt, du wärst nicht gut für mich, bist nur als Prinz getarnt. Ich hab es lang genug gehört, hab jedem Wort vertraut. Und trotzdem bleibt so'n Kribbeln auf der Haut. Ich will dich doch.